Ja, das ist mal wieder ein Soundtrack. Der Soundtrack. Soundtrack. Herzlich willkommen bei Nerd, dem discordianischen Comic-Podcast. Ich bin der Steffen und heute mal wieder eine wunderschöne Solo-Sendung. Heute habe ich eine sehr vollgepackte Sendung, deswegen will ich gar nicht so viel Zeit verschwenden. Heute geht es endlich um die Comics, unter anderem, die ich über den Comic Room Hamburg bestellt habe. Nicht alle, nur ein Teil davon. Dann eben auch einige der Free Comic Book Day Hefte. Der Free Comic Book Day ist ja nun mittlerweile auch schon fast 2 Monate her. Sag ich dann gleich auch nochmal was dazu. Dann habe ich hier noch auf der Liste stehen, um dieses leidige Thema endlich und endgültig abzuschließen. Convergence Harley Quinn Nummer 2. Da gucke ich mir nicht beide Hefte an, sondern nur das zweite. Und Convergence Booster Gold, und zwar 1 und 2. Das ist für die erste Hälfte der Sendung gedacht. Und dann geht's in der zweiten Sendungshälfte weiter mit Justice League 3001 Nummer 1. Dann die ganzen Secret Wars Hefte diesen Monat, E is for Extinction Nummer 1, Age of Ultron vs. Marvel Zombies Nummer 1 und Howard the Duck Nummer 4. Ja, das klingt jetzt im ersten Moment komisch und danach gehe ich in die Previews. Ja, und wer mir bei Twitter folgt, der wird unter Umständen jetzt dieses eine Thema mit dem Comic Room vermissen. Ich werde am Ende der Sendung nochmal so als so eine Art Bonus-Track dann auch über die Geschehnisse meiner Bestellung beim Comic Room berichten. Also wer das dann eben nicht hören möchte, der kann dann am Ende der Sendung abschalten. Aber da berichte ich nochmal so, wie diese Bestellung gelaufen ist. Das war halt nicht alles so rosig, wie man das erwarten könnte. Das aber dann eben am Ende der Sendung, wer das dann hören möchte, der darf sich dann da mal dann noch die Sendung ganz zu Ende anhören. Ich will jetzt auch sofort anfangen, nämlich fange ich an mit der Gratis-Comic-Tag-Ausgabe von Body Troll. Das ist in dem Fall Body Troll and Friends hieß das eigentlich, aber es ist in dem Fall tatsächlich einfach Body Troll. Also man hat da gar nicht erst diesen Aufdruck auch gewählt. Was liegt denn hier schon wieder für ein Zettel? Na egal, weg damit. Böser Zettel, respektiere meine Autorität. Von Red 5 Comics, Body Troll ist ja schon seit einer ganzen Zeit eine von meinen Lieblingsfiguren, eben gezeichnet von J.P. Foskett. Die Geschichte ist ungefähr so, dass Body Troll den ganzen Apfelzieher auftrinkt und davon nichts mehr übrig ist und er hat dann eben Durst und geht durchs Dorf und trifft dann auf ein kleines Mädchen und dieses kleine Mädchen heißt Charlotte und macht gerade eine süße kleine Teeparty und Body Troll stellt dann irgendwann fest, okay, dort kann er sich halt eben Rootbier einflößen und er liebt halt Rootbier, weil er hört nur Wurzel und Wurzel, Wurzel, Wurzel und er ernährt sich also gerne von Wurzeln und besäuft sich dann in Anführungszeichen mit Rootbier und Charlotte sagt, ja, eigentlich kannst du dich gar nicht mit Rootbier besaufen, weil da ist kein Alkohol drin. Und Body Troll trinkt dann aber irgendwie das ganze Rootbier auf und feiert mit dem kleinen Mädchen eben diese Teeparty. Irgendwann schläft Body dann ein und wird dann wach und ist plötzlich mit dem kleinen Mädchen verheiratet, weil im Gesetz dieses Dorfes wohl irgendwie steht, dass das, was Stofftiere sagen, eben auch Gesetz ist und Body Troll hat aber gar keinen Bock, irgendwie verheiratet zu sein und das geht ihm total gegen den Strich. Was das Heft besonders ausmacht, sind tatsächlich die Zeichnungen von J.P. Foskett. Man sagt über ihn, er wäre so der König des Niedlichen und des Verrückten, das Abstrusen und diese Kombination finde ich einfach super. Also das ist natürlich auf den ersten Blick ein sehr niedliches und knuffeliges Kindercomic. Auf der Textebene ist das schon gar nicht mehr so, ne? Weil Body Troll sich wirklich besäuft, einfach weil dieses Rootbier auf ihn diese Wirkung hat. In dem Fall ist es, glaube ich, eher der Zucker, der auf ihn diese Wirkung hat. Body Troll hat sowieso schon eine sehr blumige Ausdrucksweise und also das ist so dieser, wie kann man das sagen, das ist so dieser Pipi-Kacke-Humor in dieser Serie. Es wird oft vom Pinkeln geredet und es wird viel gerülpst und auch so ein bisschen rumgeschimpft und in einer Szene übergibt sich Body dann auch lautstark und es ist schon alles sehr absurd. Es gibt die Figur Socko Smackwill. Das ist im Prinzip so eine Kasperle-Figur, die auch immer an so einer Hand dran ist. Man sieht aber diesen Puppenspieler eigentlich gar nicht. Aber diese Puppe, diese Handpuppe ist ein fester Charakter in diesem Dorf. Und die wird von allen Leuten auch genauso angesprochen. Und diese Hand kommt halt überall raus, ne, wo man sie gerade braucht, entweder hinter einem Zaun oder bricht einfach durch den Vorhang durch. Und als wäre das wirklich ein existierender Charakter. Ne, man sieht aber diese Person nicht, die Hand da drin hat. Das ist total faszinierend. Dazu kommen einfach diese wirklich fast schon makellosen Zeichnungen. Also es gibt diese eine Seite, wo Bodhi dann mit dem kleinen Mädchen tanzt, und das ist einfach wunderschön gezeichnet. Im weiteren Verlauf sind noch irgendwelche anderen Geschichten. Drone ist da noch mit drin, das hat mir vom Ansehen überhaupt nicht gefallen. Und dann ist am Ende noch eine Geschichte drin namens Creature Academy. Das habe ich auch gar nicht gelesen. Das ist quasi sowas wie, was ist das hier? Ja, ich will jetzt nicht sagen Pokémon, aber es geht so ein bisschen in die Richtung Pokémon, Digimon und dann eher so Anime-esk. Habe ich mir also auch nicht mal durchgelesen, also weil ich einfach nur diese Body Troll-Geschichte haben möchte. Es läuft gerade auch noch eine Serie Body Troll, Fuzzy Memories, glaube ich, heißt die. Hier ist eine Werbung. Genau, Fuzzy Memories, das wird wohl wieder eine vierteilige Serie. Da hole ich mir aber erst diese Geschichte, wenn sie im Trade erschienen ist. Also für mich in jedem Fall eine Leserempfehlung. Guck mal bei Comixology, unter Umständen gibt es das Heft da auch digital. Weiter geht's mit Motorcycle Samurai von Chris Sheridan. Das ist erschienen bei Top Shelf, also quasi IDW. Der gehört ja inzwischen dazu. Motorcycle Samurai ist, glaube ich, eine Digitalserie, die eben auch mit diesem leicht animierten Look erscheint. Also wenn man sich da durchklickt durch die Hefte, bewegen sich die Figuren. Das ist sehr actionreich gemacht. Die Zeichnungen sind ein bisschen ungewöhnlich, erinnern mich immer so ein bisschen an Lumberjanes. Also es ist nicht ganz genau dieser Zeichenstil, aber es ist ist ein ähnliches Genre, sage ich jetzt mal. Sehr viele starke Frauenfiguren. Der Motorcycle Samurai ist eigentlich auch ein Mädchen, was man also vor allem an den sekundären Geschlechtsmerkmalen sehen kann. Man sieht nicht ihr Gesicht, also es wird halt nur halt eben immer wieder angedeutet, dass es ein Mädchen ist. In diesem Heft abgedruckt sind auch die beiden Kapitel, die es, glaube ich, kostenlos über Comixology gibt. Die kannte ich bisher auch noch, auch nur. Und ich bin tatsächlich mal am Überlegen, ob ich mir einfach mal den ersten Trade Paperback holen soll. Wobei die Geschichten natürlich auch dann da nochmal drin sind. Ist dann aber auch mit $25 relativ teuer. Genau, wird aber empfohlen von Mark Waid. Mein Gott, der kann auch nicht immer falsch liegen. Sollte man mal reingucken. Man kann allerdings, wenn man sich darüber mal ein Bild machen möchte, direkt mal bei Comixology gucken. Da gibt's eben ein paar von den, ich glaube, diese beiden Kapitel in jedem Fall auch nochmal gratis fürs digitale Endgerät. Dann geht's weiter mit New England Comics The Tick. Das ist ja das alljährliche Tick-Comic, was schon seit etlichen Jahren immer wieder erscheint. Sind drei Geschichten drin, die natürlich auch wieder super absurd sind, sehr parodistisch auf das Superhelden-Genre. Und The Tick ist ja natürlich auch wieder eine von diesen Parodien auf den 90er-Jahre-Superhelden, wenn man das so möchte. Was ganz Besonderes ist das zweite Kapitel, weil das so eine kleine Lücke schließt, die im allerersten Heft von The Tick schon aufgetaucht ist. Und die schließt man hier sozusagen über eine kleine Retcon. Und in der dritten Geschichte versuchen The Tick und Arthur, sein Sidekick, irgendwie in so ein Museum reinzukommen, um dann hinterher festzustellen, dass sie sich die ganze Zeit an der falschen Schlange aufgehalten haben, und dann ist total verrückt und bescheuert und macht einfach supermäßig Spaß, und man muss diese Figur allerdings auch mögen. Es ist nicht unbedingt das stärkste Tick-Heft, also das aus dem letzten Jahr, das aus dem letzten Jahr war wesentlich besser. Dafür hat man hier drei verschiedene Geschichten, was ganz angenehm ist. Auch sehr schön gezeichnet. Dann geht's weiter mit Savage Dragon Legacy von Image. Nummer 1. Wenn man immer mal geplant hat, bei Savage Dragon einzusteigen, das hier ist der beste Moment dafür. Weil das hier praktisch so eine Art Heft 0 ist, wo der neue Status Quo hergestellt wird. Das ganze Universum wird groß angelegt erklärt, also auf vielen, vielen Seiten wird die ganze Geschichte der letzten, ich weiß es nicht, so 20, 30, 40 Hefte vielleicht nochmal ganz grob zusammengefasst in den Dialogen. Malcolm Dragon, der Sohn von Savage Dragon, bekommt es hier in dem Heft also gleich direkt mit drei Superschurken zu tun. Und es wird auch noch ganz viel neues Universum etabliert. Die Zeichnungen sind, wie für Eric Larson typisch, so ein bisschen Kirby-esque, aber dann immer noch so seinen eigenen Kram dahinter. Mir hat das sehr gut gefallen, weil das einerseits mir nochmal die Möglichkeit gegeben hat, Dinge zu erfahren, die ich so nicht wusste, weil ich ja eben die Serie erst seit Heft Nummer 193 lese und gar nicht so lange dabei bin und mich auch gar nicht so im Einzelnen darüber informiert habe, was in der Serie passiert. Und für mich war das auf jeden Fall schon mal cool, nochmal zu erfahren, wohin geht's in nächster Zeit. Ich glaube, dieses Heft ist ein Tacken weiter als die Ongoing, weil, ich will nicht zu viel verraten, aber Maxine, die Freundin von Malcolm, ist hier also schon schwanger. Das wird in der Ongoing gerade erst aufgebaut. Also die Serie ist hier schon ein bisschen weiter. Malcolm ist also auch schon Polizist, weil er wollte ja nach der Highschool dann sofort auf die Polizeiakademie. Dann auch die Zeichnung. Es gibt also genau in der Mitte des Heftes eine doppelseitige Spreadpage, wo er gegen Fountainhead kämpft, und das ist also einfach nur eindrucksvoll. Also die knallbunte Farben, tolle Zeichnung. Ich bin sowieso so ein verkappter Eric Larson Fanboy. Ich liebe den Kram einfach, den er da in Savage Dragon macht. Es gibt irgendwie eine Handvoll Hefte der Doom Patrol aus den 80er Jahren, die auch von Larson gezeichnet sind. Das sieht noch ein bisschen anders aus als das, was er heute macht, aber ich mag seinen Stil, den er heute hat, eigentlich auch sehr gerne. Die Backup-Geschichte kommt dann irgendwie aus einer früheren Zeit. Das Ganze spielt irgendwie zu einer Zeit, da ist Malcolm noch ein Kind. Und da greift ein, weiß ich nicht, 500 Meter großer Koloss aus dem All an und zerstört irgendwie die Welt. Und das ist einfach nur episch. Aber ich habe halt leider nicht verstanden, wie das mit der gesamten Savage Dragon Kontinuität zusammenhängt, eben weil ich da so große Lücken habe. Ich habe halt eben 190 Hefte nicht gelesen, sagen wir es mal so, sodass ich eben nicht unbedingt weiß, wie das hier einzuordnen ist. Viele Informationen bekommt man hier halt auch nicht. Es ist so eine ungefähre Zeiteinteilung, nämlich August, 13. August 2002, also ungefähr 15 Jahre her. Ich habe jetzt auch nicht so große Lust, das irgendwie nachzurecherchieren, was da passiert ist. Die Zeichnungen sind ziemlich eindrucksvoll, weil dieser Koloss einfach wahnsinnig imposant wirkt. Also er steht in dieser Stadt wie in einem kleinen Blumenfeld und er greift diese Häuser wirklich wie Grashalme. So muss man sich das ungefähr vorstellen und absorbiert dann die Energie der Erde. Und die Superhelden, das ist, glaube ich, ist das Savage Dragons Mutter, glaube ich. Ich glaube, das ist der Vorfall, wie seine Mutter stirbt, genau. Das ist seine Stiefmutter, muss man ungefähr sagen. Also Malcolms Dragon Mutter, Entschuldigung. Am Ende wird Malcolm dann ins All geschleudert und ist in dieser Paralleldimension, hätte ich fast gesagt. Ganz toll gezeichnet, sehr Kirby-esque, also wirklich ganz nah da dran, gerade diese letzte Szene im Weltraum, wirklich imposant. Allerdings konnte ich nicht wirklich einen sortieren, zu welcher Zeit das passiert ist, weil einem da auch nicht so viel Hintergrundinformation gegeben wird, wie ich es gerne hätte. Ganz hinten auf der Seite, auf der Rückseite des Heftes, werden einem dann nochmal so die ganzen Veröffentlichungen eben klar gemacht. Also man kriegt irgendwie das erste Volume als Paperback noch für 15 Euro. Aber schon das vierte Volume scheint im Paperback vergriffen zu sein und kostet das Hardcover dann direkt 90 Euro oder 90 Dollar besser gesagt. Naja, muss man mal gucken. Aber inzwischen gibt es, glaube ich, ganz unten auch die sogenannten Savage Dragon Team-Ups. Egal, ich war Savage Dragon Archives. Da müsste man mal gucken, ob die dann vom Umfang her ein bisschen voller sind. Diese Archives haben ja ganz oft auch an sich, dass sie in Schwarz-Weiß sind und gar keine Farbe enthalten, was immer so ein bisschen nachteilig ist. Und gerade bei Savage Dragon finde ich ja gerade die Kolorierung und diese knallbunten Farben so toll. Wenn mir das dann auch noch fehlen würde, ich weiß nicht, ob das so schön wäre. Man müsste da mal den Umfang recherchieren. Genau, das eben zu Savage Dragon. Für mich eine Empfehlung, ab Heft 207 gibt es einen neuen Story Arc, da kann man dann auch einsteigen. Weiter geht's mit United Plankton Pictures und SpongeBob Freestyle Funnies 2015. Die Geschichte ist relativ einfach, dass SpongeBob und Patrick auf eine Quallenfischtour mal wieder möchten und Quallen fangen möchten. Sie finden aber keine Quallen, die hat Plankton alle eingesammelt, und durch einen blöden Unfall gelangt dann diese Flüssigkeit der Quallen ins Wasser, und die Leute verlieren ihre Fähigkeit zu sprechen und sind plötzlich gezwungen, Thaddäus zuzuhören, ohne sich darüber beschweren zu können. Das ist total absurd und wird natürlich auch wieder total lustig aufgelöst. Zeichnungen sind in dem Fall ein bisschen besonders im Bereich bei SpongeBob, einfach weil Comics von SpongeBob sehen halt oft nicht aus wie in der Serie. Und das ist auch genau das Richtige. Dann nimmt man einfach Leute wie beispielsweise auch immer sehr prominent James Kochalka, der also mindestens immer eine Seite in jedem Comic bekommt. Es ist auch nicht irgendwie so eine 20-30 Seiten Geschichte, sondern viele kleine Episoden, immer von einem anderen Kreativteam. Dann aber auch so Leute dabei wie, weiß ich nicht, Chuck Dixon oder inzwischen auch Jerry Ordway, der auf jeden Fall auch wirklich bekannte Superhelden-Autoren und Zeichner, die dann eben auch für SpongeBob dann Geschichten schreiben. Zeichnerisch ist das sehr abwechslungsreich immer. Die letzte Geschichte, wie heißt sie? Crush of the Deep, sieht dann auch tatsächlich aus wie eine Fernsehepisode, aber in der Regel hat man halt Zeichenstile, die eben der Serie nicht entsprechen. Und allein deswegen ist das einfach sehr abwechslungsreich, dieses Heft zu lesen. Die vielen kleinen Geschichten, immer auch sehr lustig. Und jeder Autor, jeder Zeichner hat natürlich seine eigene Herangehensweise an solche Abenteuer. Ist ein All-Ages-Book, auch wenn es sich natürlich auch an SpongeBob-Fans richtet. Ich mag die SpongeBob-Hefte einfach total. Für mich also eben auch eine Empfehlung für die Leute, die SpongeBob mögen. Und hey, wer mag SpongeBob nicht? Na also. Ja, und als letztes, das ist so ein bisschen mein verspätetes Highlight auch gewesen, ist The All New, All Different Avengers. Und zwar spielt das Ganze schon nach Secret Wars. Das Team der Avengers ist ein bisschen umgewürfelt worden. Du hast Sam Wilson als Captain America. Ich glaube, Tony Stark als Iron Man sieht zumindest so aus, ist zumindest diese neue Rüstung, die schon öfter mal vorgestellt wurde. Mädchen Thor, da könnte ich jetzt auch sagen, wer das ist, aber das wäre ein Spoiler. Dann hast du Vision dabei, das ist so die ältere Riege. Und dann hast du drei Youngsters dabei, also immer mal Nova, also Sam Alexander in dem Fall Nova, Miles Morales, Spider-Man und Kamala Khan, Miss Marvel. Und die bekommen sozusagen ihren ersten Einsatz hier spendiert und müssen zum ersten Mal eben gegen den sogenannten Radioactive Man antreten. Nein, das ist nicht der Radioactive Man aus den Simpsons, sondern eben, ich glaube, das ist ein Chinese, auf jeden Fall ein Asiate. Ein Asiate, der hier also den Einsatz hier verursacht. Gezeichnet von Mahmoud, ich meine, er heißt Mahmoud Azra. Die Zeichnungen sind super. Geschrieben ist es von Mark Waid. Ich muss ganz ehrlich zugeben, von der Schreibe her ist es gut, von den Zeichnungen ist es gut, das passt auch gut zusammen. Das Ganze wirkt wie ein Justice League-Heft. Also vom Look, von der Action, von der Art, wie die Geschichte aufgebaut ist. Also ich habe die ganze Zeit so ein Gefühl gehabt, es ist super koloriert, es ist also sehr knallbunt koloriert. Und allein durch diese sehr, sehr bunte Koloration wirkt es irgendwie auf mich wie ein Justice League-Heft. Ich weiß nicht warum. Und irgendwie fand ich das ein bisschen unpassend. Es wird nochmal so ein bisschen auf diesen Namen Avengers angespielt, weil die rächen ja auch niemanden mehr. Wo dann auch dieser Witz gemacht wird nach dem Motto, wer hat den Namen eigentlich eingeführt? Ach ja, das war ja The Wasp. Was hat die überhaupt zu sagen? Die war höchstens einen Monat im Team. Die zweite Geschichte ist dann eben auch dieses lang erwartete All New, All Different Inhumans. Nee, Quatsch. The Uncanny Inhumans. Geschrieben mal wieder von Charles Soule, so muss es auch sein. Zeichner ist Brandon Peterson und der Kolorist ist Justin Ponsor. Ich habe von Koloristen keine Ahnung, deswegen sage ich da meistens nichts dazu. Das wird vielleicht mein eigener Schaden, keine Ahnung. Die Geschichte ist praktisch die, dass da so ein Filmstar ist, der plötzlich so ein bisschen Terrigan-Nebel abbekommt und sich dann eben auch verwandelt, relativ zügig tatsächlich. Also normalerweise dauert das ja auch immer so ein paar Stunden oder Tage, bis die ausschlüpfen. Hier in dem Fall geht die Verwandlung also wirklich ruckzuck und er verwandelt sich eben in, also der Typ war vorher Bollywood-Darsteller und ist jetzt eben tatsächlich so ein etwas lustiges, goofy aussehendes Baummonster und rastet dann aus. Jemand anderes verwandelt sich eben auch noch. Dann hat man ein paar Hydra-Agenten, die dann eingreifen. Schließlich und endlich greift dann eben Queen Medusa mit ihren Leuten ein und versucht die beiden dann, ja, also einzudämmen, dann auch natürlich für das Team zu gewinnen. Der Baumtyp flüchtet dann, die Hydra-Typen werden besiegt und so weiter und so fort. Und nur der zweite, der vorher mal Hände hatte und jetzt irgendwelche magnetischen Wellen, also so Ringe, so Energieringe da hat. Das ist auch wieder so typisch Inhumans, die haben einfach total verrückte Kräfte teilweise. Der bleibt halt da noch zurück. Was ich ganz spannend finde, ist, du hast also in der Besetzung sehr sympathische Charaktere. Du hast einerseits natürlich Queen Medusa, dann Triton, was ja auch so eine erste Generation Inhuman gewesen ist, und Naja. Naja ist von den neuen, nachgerückten jungen Inhumans auf jeden Fall meine Lieblings-Inhuman. Und ich weiß es nicht, ich finde den Charakter einfach sympathisch. Sie ist hier auch einen Tacken älter als noch vor Secret Wars, was ich ganz angenehm finde. Und als neues Mitglied hat man halt Johnny Storm. Und man wundert sich halt immer, was macht Johnny Storm in diesem Team? Und ja, scheint mit Madame Medusa mehr als nur eine Freundschaft zu teilen, sagen wir es mal so. Ich bin gespannt, wo das hingeht. Also dieses erste Kapitel hat mir wahnsinnig gut gefallen. Die Zeichnungen sind brillant, hat mir richtig gut gefallen. Eher gedecktere Farben. Die ganze Ausrichtung allerdings erinnert mich schon sehr an diesen Run All New X-Men, wo am Anfang nach Avengers vs. X-Men ja plötzlich wieder mehr Mutanten geboren worden sind, Scott Summers hingegangen ist und sich nach und nach Leute rekrutiert hat. Und das ist so für mich, ist auch eine ähnliche Stimmung, auch diese Stimmung vor diesem Kino. Das ist alles sehr, sehr ähnlich und geht in eine sehr ähnliche Richtung. Hat mich sehr stark daran erinnert. Charles Soule hat einen wahnsinnig guten Inhumans Run hingelegt. Ich habe mich eigentlich vorher nie so wirklich für Inhumans interessiert. Ich habe da mal reingeguckt in die Serie und war sofort hin und weg davon. Ich habe auch Inhumanity nicht gelesen, deswegen weiß ich nicht, wie sich das abspielt oder abgespielt hat. Aber eben mit Inhumans oder Inhuman von Charles Soule war ich sehr begeistert. Ja, weiter geht's jetzt mit Convergence Harley Quinn Nummer 2. Die erste Ausgabe werde ich jetzt gar nicht so großartig besprechen. Ich kann nur kurz eben zusammenfassen, was da drin passiert. Man sieht im Prinzip die Zeit vor dem Ende des Universums, also bevor Brainiac die Kuppel über Gotham City legt und Harley Quinn ist gerade bei einem Raubüberfall. Dann gibt es einen Zeitsprung. Ein Jahr später hat sie also im Prinzip ihren Frieden gefunden. Ihre psychische Krankheit ist ein bisschen runtergekommen. Sie führt ein normales Leben mit einem ehemaligen Polizisten. Dann gibt es eben diesen Event, dass Talos sagt, ja, ihr müsst jetzt gegeneinander kämpfen. Das sind eure Champions. Und dann werden eben Harley Quinn und Captain Carrot ausgewählt. Und Poison Ivy und Catwoman beschließen, dass Harley Quinn jetzt die Welt retten muss. Poison Ivy spritzt Harley Quinn nochmal dieses Serum, mit dem sie halt die Superkräfte bekommen hat. Und genau in dem Moment bricht dann auch ihr Wahnsinn wieder aus. Das ist quasi auch der Moment, an dem dieses Heft einsetzt. Captain Carrot und Harley Quinn kämpfen dann in einem etwas runtergekommenen Vergnügungspark. Harley Quinn kann Captain Carrot offensichtlich davon überzeugen, dass sie mehr als nur ein paar Superkräfte hat. Sie trickst ihn also manchmal auch ganz schön aus. Ja, das Ganze ist schon sehr verrückt und sehr verwinkelt geschrieben. Eine Sache, die mir gar nicht gefallen hat, ist die Art, wie Steve Pugh, das ist der Autor, man spricht es, glaube ich, tatsächlich Pugh aus. Zumindest habe ich neulich jemanden das so sagen hören. Und ansonsten kann man ihn auch Steve Park nennen. Steve Park, keine Ahnung. gezeichnet übrigens von Phil Winslet, beide Hefte. Inka übrigens John Dell, den kennt man, glaube ich, auch. Das ist ein bekannter Inka. Genau. Was mir gar nicht gefallen hat, ist direkt dieses Intro. Man sieht Pig Iron von der Zoo-Crew auch auf diesen Vergnügungspark strumpeln. Und er wird dann in den ersten Seiten offensichtlich kaputt gemacht und Captain Carrot meint, oh nein, Pig Iron ist schon tot. Irgendwann in der Mitte des Heftes nimmt Steve Pugh dann tatsächlich so diesen Trick und sagt so eine Stunde vorher und zeigt dann in der Mitte des Heftes, was Pig Iron tatsächlich passiert ist. Und das funktioniert so nicht. Das ist eine Geschichte in zwei Heften. Da kann man diesen Twist nicht reinbringen. Das ist einfach viel zu wenig Platz, um so einen Twist vernünftig zu erzählen. Das wirkt nicht, das passt nicht. Der Kampf Harley Quinn und Captain Carrot ist ganz witzig. Captain Carrot wirkt die ganze Zeit so ein bisschen, als wäre er, wie soll ich das sagen, komplett überfordert mit der Situation. Also ganz oft in seinen eigenen Heften hat er ja die Eigenschaft, alles so ein bisschen eher übereifrig anzugehen. Und hier ist es tatsächlich eher so, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist und ich bin total perplex. Und hat die ganze Zeit so ein bisschen so ein Gesicht nach dem Motto, was passiert hier, ich weiß gar nicht, was los ist. Weil Harley Quinn ihn einfach auch jedes Mal mit einer neuen Superkraft austricksen möchte und das auch irgendwie relativ erfolgreich schafft, weil er halt immer auch noch ein bisschen naiv ist. Also ob der Captain hier vernünftig getroffen ist, ich weiß es nicht. Die Auflösung des Heftes ist fragwürdig und ich habe das in vielen, vielen Podcasts im Vorfeld schon gehört, dass die Leute überhaupt nicht wissen, was hier wirklich passiert. Nämlich am Ende gibt es eben diese Dialogsequenz, also die beiden beschließen diesen Kampf tatsächlich einfach dann auch zu beenden, ohne großartig jemanden umzubringen und die beiden setzen sich dann irgendwie auf ein Fahrgeschäft und auf ein kaputtes Fahrgeschäft und fangen dann an, Karotten zu mümmeln, die Harley Quinn mitgebracht hat. Und Harley Quinn deutet dann irgendwie an, dass diese Karotten vergiftet sein könnten. Man sieht es nicht. Also man sieht nicht, dass Captain Carrot stirbt, aber es wird ziemlich deutlich angedeutet, dass Captain Carrot diesen Snack nicht überlebt hat. Ich find's auf eine Art wahnsinnig erschreckend, dass man so einen Kniff anwenden musste. Allerdings ist es relativ deutlich, dass einer von den beiden gestorben ist, weil Talos nicht nochmal eingegriffen hat. Normalerweise greift Talos nämlich an, sobald irgendwie ein Kampf nicht direkt ausgeht. Es gibt kein Unentschieden, jemand muss gewinnen, ansonsten sterben beide Städte. Und das ist hier eben nicht passiert, dass einer von den beiden muss verloren haben. Und da man Harley Quinn bis zum Ende der Geschichte noch sieht, wird es wohl der Captain gewesen sein, den es dann im Endeffekt zerlegt hat. Dazu kommt eben die Tatsache, dass man Pig Iron und Fastback von der Crew beide noch in Convergence im Hauptevent sieht. Und wenn man ein bisschen Kontinuität erwartet. Ich meine, okay, in Convergence sind auch Charaktere aufgetaucht, also in der im Erde-Null-Universum tatsächlich. Nicht in Convergence, in diesem Crossover selber, da waren etliche Charaktere dabei, die eigentlich gar nicht mehr leben dürften. Nein, aber in diesem Erde-Null-Universum, in diesen Momenten, wo eben die Erde-Null-Charaktere gezeigt wurden, da waren auch Charaktere dabei, die eigentlich hätten tot sein müssen. Ne, in allen voran Jediah Call. Das ist mir damals, als ich das Heft reviewed habe, gar nicht so stark aufgefallen, weil einfach alles total durcheinander war. Dieses Versprechen, was Steve Pugh uns gegeben hat, nach dem Motto, es erscheint ein neues Mitglied der Zoo-Crew und das bekommt sein eigenes Heft, dem wird er irgendwie nicht gerecht. Das einzige andere Tier, was hier immer wieder gezeigt wird, ist der Goldfisch von Harley, den sie irgendwie mit hier hinnimmt, warum auch immer. Der ist auch schon auf dem Cover zu sehen, den sieht man da eben ja, in dieser Schmeißbude, hätte ich fast gesagt, in dieser Spielbude, da eben auf dem Tresen liegen. Ob der sein eigenes Heft bekommt, auch wenn er hier sehr prominent gezeigt wird, halte ich mal für ein Gerücht, weil wie soll man bitte ein Comic-Heft über einen Goldfisch machen? Ne? Das kann irgendwie nicht gehen. Keine Ahnung, wie das hier zusammenhängt. Am Ende verschwinden die Gotham Sirens, das sind ja die Gotham Sirens, Catwoman, Poison Ivy und Harley Quinn dann eben auf einen Roadtrip. Und etwas Ähnliches wird man jetzt demnächst in Harley Quinn lesen. Ob das die Fortsetzung dessen ist, na, ich weiß es nicht. Im Backup ist noch diese schöne Preview von Section 8. Das komme ich schon komplett durcheinander mit den Secrets und Sections und sowas. Und schon wieder ein Foto von Jason Inman und Tiffany Smith. Schön. War okay, dass der Captain hier sterben musste oder vermutlich gestorben ist. Fand ich nicht so brillant, aber im Grunde genommen war es ein okayes Convergence-Heft. Also ich habe Schlimmeres gelesen, was ich nicht in Print habe. Von daher ist es okay. Das Cover mit dem Captain vorne prominent drauf ist auch so ungefähr das Beste, was man in der New 52 von Captain Carrot halt gesehen hat. Wenn es der letzte Auftritt des alten Captain Carrots gewesen ist, den neuen sieht man ja wohl nochmal in Justice League United, dann war es okay, also so als letzte Reminiszenz an diesen Charakter war nichts okay. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr von der restlichen Zoo-Crew gesehen. Ich würde mir auch tatsächlich ein Heft wünschen, wo die Figuren mal wieder auftauchen, wenn es auch die neuen sind, die ja fast ähnlich aussehen, bis auf Captain Carrot selber, der sieht ja ganz anders aus als früher. Aber das war okay, das war jetzt nicht brillant, das war jetzt nicht irgendwie das größte, beste Convergence-Heft, was es gibt, aber gab es eindeutig bessere. Nämlich zum Beispiel die Booster-Gold-Reihe. Ich will gar nicht so sehr auf die einzelnen Sachen eingehen. Ist geschrieben von Dan Jurgens, gezeichnet von Alvaro Martinez in dem Fall. Ist die direkte Fortsetzung aus dem Futures End-Heft vom letzten Jahr. Die Dialoge sind schön. Dan Jurgens beherrscht Booster Gold ja sehr gut. Er lässt auch Blue Beetle und Booster Gold wieder aufeinandertreffen. Auch die beiden Booster Golds, der Junge aus der aktuellen Kontinuität und der Ältere aus einer vorherigen, die passen gut zusammen. Dieses Zusammentreffen der beiden Realitäten wird ganz gut gelöst. Fand ich auf jeden Fall, ich fand es okay. Es wird viel Booster Gold aus der vorherigen aus den vorherigen Realitäten gezeigt. Im Grunde genommen sind das alles Elemente, die in die Hauptserie gehört hätten. Und zwar in eine parallele Storyline in Convergence selber. Und dass man das in zwei Booster-Gold-Hefte verfrachtet hat, fand ich von Anfang an sehr suspekt. Mir war aber von vornherein bewusst, und dafür hab ich inzwischen ja auch ein Gefühl, dass das zwei Hefte sind, die für Convergence wichtig waren. Definitiv. Und dass das Aspekte sind, die einfach wirklich in die Hauptserie hätten reingehört. Also ganz, ganz eindeutig. Zeichnungen von Alvaro Martinez sind also wirklich Zucker. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das sind sehr, sehr schöne Bilder, die hier gezeigt werden. Das hätte Dan Jurgens selber nicht besser machen können. Wirklich nicht. Obwohl Dan Jurgens und Norm Redmond gemeinsam auch immer sehr schön sind. Rip Hunter hier mit drin, auch sehr cool. Booster Gold wird dann am Ende der Geschichte zu einem neuen Wraith Rider. Ich hoffe, dass diese Figuren auch in der normalen Kontinuität auftauchen, dass diese Anspielungen auf die anderen Abenteuer des älteren Booster Golds auch mal irgendwann gezeigt werden, also dass er also wirklich diese ganzen Abenteuer auch noch im Comic-Heft erlebt. Wie gesagt, im Moment die Serie, in der ich Booster Gold am ehesten sehe, ist einfach Batman Beyond, obwohl er wird jetzt demnächst in Batmite auftreten, aber auch das wird eher so ein Auftritt außerhalb der Kontinuität sein. Ich möchte wirklich eine Booster Gold Ongoing, und zwar eine aktuelle, von Dan Jurgens geschrieben, vielleicht sogar von Dan Jurgens gezeichnet, muss aber nicht unbedingt, aber zumindest eine von Dan Jurgens geschriebene Booster Gold Geschichte. Jeff Johns konnte ihn auch schreiben, Keith Giffen kriegte das auch gerade noch hin, weil er den Charakter ja kannte aus Justice League, aber im Grunde genommen möchte ich wirklich Booster Gold, dann Jurgens und dann wirklich nur ongoing, Monat für Monat, weil ich bin einfach ein unfassbarer Fan. Der ist ja auch ein Fanliebling. Also ich kenne viele Leute, die wirklich Fan von ihm sind und das auch wirklich komplett zurecht. Das ist das Einzige, was ich hier aus diesen beiden Heften, wirklich sehr guten Booster Gold Heften zurückbehalte. Also viel Universe Building, was eigentlich in die Convergence, zentrale Convergence Serie gehört hätte, was man aber hier findet, was ich ein bisschen suspekt finde. Gut, das soll es auch zu dem Thema gewesen sein. Ich mache eine kleine Pause und danach geht's weiter mit den Heften der letzten Woche. Weil, wie gesagt, heute eine extrem lange Sendung. Bis gleich. Weiter geht's mit Justice League 3001 Nummer 1. Das ist die direkte Fortsetzung aus Justice League 3000 von 4 Convergence. Das Kreativteam ist gleich geblieben. Keith Giffen, J.M. Demetheis. Ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht. Neulich habe ich jemanden sagen hören, Demetheis. Wahrscheinlich ist es wirklich so. Keine Ahnung. Und eben Howard Porter an den Zeichnungen. Es wird eine ganze Menge neuer Figuren eingeführt. Ich habe auch das Gefühl, ich habe diese Preview gar nicht mehr so sehr im Kopf, aber die sollte man gelesen haben, wenn man hier einsteigen möchte, weil ansonsten versteht man nicht, wer die neuen Figuren tatsächlich sind. Also dass dieser Starro-Typ, das ist im Prinzip einer, so ein Anführer von diesem Volk von Starros. Also Starro ist ja dieser große gedankenkontrollierende Seestern, gegen den die Justice League damals im Silver Age zum ersten Mal gekämpft hat. Also das erste Abenteuer der Justice League ist praktisch der Kampf gegen Starro. Es gibt jetzt Guy Gardner als Mädchen. Warum ausgerechnet das? Keine Ahnung. Und die Idee ist praktisch, dass das Ganze wird wieder so ein bisschen zurück auf die alten 80er Jahre Justice League zurückgeholt. Also Ariel, also die Figur, die seit dem ersten Heft dabei ist, ist eben nicht Ariel, sondern es ist eigentlich Lois Lane, die irgendwie einen alten Hass auf Superman hegt und schon seit längerer Zeit einen Plot vor sich hinträgt, um Superman zu vernichten. Es wird hier eben offenbart. Sie selber hat einen Roboterassistenten, der hier auch Ronald genannt wird, aber eigentlich Elron ist. Dieser Roboterassistent, den Maxwell Lord dann irgendwann auch übernommen hatte mit der Zeit. Man versucht das Ganze also auch dann eben durch die Präsenz von Guy Gardner als Mädchen wieder so ein bisschen zurück auf die alte klassische 80er Jahre Justice League zurückzuholen. Diese One Punch Justice League wird auch sehr viel angesprochen im Dialog. Es gibt eine wirklich sehr schöne und sehr ausgiebige Dialogsequenz zwischen Fire und Ice, die viele von dem alten Justice League Run von Keith Giffen dann eben auch wieder zurückholt. Also Kui Kui Kui wird angesprochen und so ähnliche Dinge. Booster Gold und Blue Beetle kommen in dem Heft gar nicht vor, werden zwar erwähnt, aber sind gar nicht zu sehen. Man sieht also auch nicht alle Mitglieder der aktuellen oder der derzeitigen Justice League. Und die Kerntruppe um Wonder Woman, Superman und Batman, Flash und ich glaube Guy Gardner untersucht irgendwie diesen Angriff der Starros auf Takros Galtos oder irgendwie sowas, was praktisch die Erde ist. Die Starros haben die Erde eingenommen und haben auch schon die Legion of Superheroes gekillt. Die liegen da auf dem Haufen, was die anderen Superhelden irgendwie gar nicht zu kümmern scheint. Ich finde es ganz witzig geschrieben, ist ganz nett gemacht. Die Zeichnungen von Howard Porter sind immer noch relativ gut. Also ich bin echt erstaunt, dass mir das immer noch so gut gefällt. Es wird viel erklärt, wie das ganze Universum funktioniert, wo die Charaktere herkommen, warum Barry Allen nicht mehr dabei ist, sondern warum es jetzt Terry ist, eben eine von den Wonder Twins, die der Flash ist. Es wird alles nochmal rekapituliert. Also als Einstiegspunkt ist das wirklich gut geeignet. Ich gebe der Serie nochmal das zweite Heft, weil ich gucken möchte, wie sich das ausspielt. es gefällt mir besser als das allermeiste, was ich von Justice League 3000 gelesen habe. Tatsächlich. Also mir hat das hier wirklich verhältnismäßig gut gefallen. Ich habe Leute gesehen, die dem Heft 9,5 Punkte gegeben haben. Kann ich irgendwie auch nicht nachvollziehen, weil dazu ist es einfach noch zu, ja, self-aware. Also ich glaube, self-aware ist das richtige Wort dafür. Es ist sich einfach viel zu sehr bewusst, dass es eine Anspielung auf Keith Giffen und Jerome DeMatteis' alte Justice League Serie ist. Und es ist wenig Eigenständiges. Man hat also wirklich viele Konzepte zusammengeschmissen. Eigentlich könnte die Serie nämlich Super Buddies 3001 heißen und nicht Justice League, was ich ein bisschen scheiße finde. Dass man also dem Ganzen nichts Eigenständiges gibt, sondern einfach wirklich nur 1:1 eine alternative Zukunftsversion dieser Super Buddies macht. Also Fans der Serie, ich würde mich auch durchaus als Fan der Super Buddies bezeichnen. Aber ich hätte mir einfach jetzt auch in Anführungszeichen New 52 was Neues, Eigenständigeres gewünscht als das. Da muss ich also ganz ehrlich sagen, das hat mir nicht so, also das Heft hat mir gefallen, aber ich würde mir einfach mehr Eigenständigkeit wünschen. Ich hoffe, dass sich das irgendwann mal alles ausklamüsert mit den Bösewichten. Es ist alles neu, es kommt auch nicht in Fahrt, also es steht alles. Es sind jede Menge Hintergrundjokes da drin, also Sachen, die man so rumstehen sieht. Auf einer der letzten Seiten einer sehr ausdrucksstarken und eindrucksvollen Splash-Pages, Doppelpage-Spreads sieht man auch tatsächlich Ambush-Bug einfach so unmotiviert rumstehen, was ich einen ganz witzigen Cameo-Auftritt finde. Ich hoffe, dass es vielleicht ein bisschen mehr als ein Cameo-Auftritt ist. Werden wir mit der Zeit sehen, weil ich glaube, Ambush-Bug in der Serie könnte man auch noch ordentlich für Chaos sorgen. Wenn man ihn nicht so Jar Jar Binks-artig ausspielt, wie man das bisher gemacht hat, aber mal gucken. Da ist eine Menge Potenzial drin. Man kann aber auch die Fehler der Vergangenheit wiederholen und Max und ich hatten Justice League 3000 ja ab dem ersten Nerd-Nerd-Podcast schon so ein bisschen auf dem Kieker. Also die Serie hat uns wirklich lange begleitet hier. Und ich gebe dem Heft auch immer wieder eine neue Chance. Also irgendwie hoffe ich immer wieder, dass es da dass das noch zu retten ist. Mal gucken, es ist hier eine Fliege. Stirb, Fliege! Schon wieder. Genau, das zu dem Thema. Wenn man die Super Buddies mochte, kann man da mal reingucken. Ansonsten, Vorsicht. Dann geht's weiter mit den ganzen Secret Wars Heften von dieser Woche. Da fange ich an mit Howard the Duck Nummer 4. Hä? Ja, Howard the Duck Nummer 4. Ist ein Tie-In zu Marvel Superheroes Secret Wars. Ist ein Tie-In zu Deadpool's Secret Wars. Aber kein Tie-In zu Secret Wars. Es hat gar nichts damit zu tun, also mit dem aktuellen Event eigentlich gar nichts zu tun. Es nimmt ein bisschen Bezug auf Deadpool's Secret Wars und den originalen Secret Wars von damals. Die Idee ist, dass Howard ja immer noch auf der Suche ist nach diesem Kristall, der ihm jetzt schon zum, ich weiß nicht, wie vielen Male abhanden gekommen ist. Weil er irgendwie keine andere Möglichkeit sieht, nimmt er Kontakt auf zu Doctor Strange, das ist ein alter Freund von ihm. Die beiden hatten ja damals zu Zeiten des galaktischen Marvel-Universums schon öfter mal ein Crossover. Das ist so ein Throwback auf diese Zeit. Die beiden kennen sich eben auch schon länger. Und Dr. Strange erzählt dann eben, dass es nicht nur einen Infinity Gauntlet gibt für die eine Hand, sondern es gibt für die andere Hand noch einen anderen Infinity Gauntlet. Der ist aber überhaupt nicht so toll und der ist auch irgendwie total dumm und hat irgendwie zwei Tanzsteine da drin, wo ich auch total lachen musste, weil irgendwie so Infinity Jam und Tanzen, das hat mich also sehr an den Guardians of the Galaxy Film erinnert, wo Star-Lord am Ende ja dieses Dance-Off machen möchte mit Ronan. Und also das sind natürlich auch wieder totale Meta-Jokes auf sich selber. Irgendwie so dieser MacGuffin wird wieder ausgespielt, dieser Kristall, der da gesucht wird. Der treibt dann eben auch die Handlung an. Um etwas mehr über diesen Kristall rauszufinden, wird dann auch Johnny Storm befragt, der damals ja beim originalen Secret Wars mit dabei gewesen ist. Ich weiß nicht, warum hier schon wieder nur Johnny Storm auftaucht. Also wenn die Fantastic Four gefragt werden, dann wird, also auch eben in dem Inhumans Heft, da war dann ja auch Johnny Storm mit dabei. Also hier scheint es also auch schon tendenziell eher wieder so nach Secret Wars zu spielen, keine Ahnung. Johnny Storm erinnert sich in jedem Fall an Secret Wars ein bisschen anders, als es im Original passiert ist. Man sieht auch Deadpool im Hintergrund rumhüpfen, was ganz witzig ist. Also scheint es sich also hier auch definitiv eher um Deadpools Secret Wars zu handeln. Da ist dann auch wieder dieses Mädel dabei, die hieß, glaube ich, Jazzy oder sowas. Und die ist hier von Johnny Storm gar nicht so begeistert und sagt ihm auch relativ deutlich, dass er sich eben verpissen soll. Das Ganze ist also auch wirklich so total lustig und absurd ausgespielt, so wie die Charaktere eigentlich sonst auch nicht sind. Ist auf jeden Fall ein Highlight, weil am Ende dieser mysteriöse Auftraggeber, der eigentlich Jonathan Richards heißt, was im Grunde genommen der Vater von Reed ist, der ist hier irgendwie so ein Talos heißt der hier. Ob die Nähe zu Telos von DC irgendwie Absicht ist, ich weiß es nicht. Oder ob das ein älterer Charakter ist, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall hat der dann irgendwann diesen Stein und kann damit so ein bisschen die Realität verändern. Und das ist total, also das Heft ist auch wieder total lustig. Es gibt einen erneuten Moment mit Peter Parker, der ja schon mehrere lustige Momente hatte. Und hier ist sozusagen der Höhepunkt angekommen, wo Peter Parker ja im ersten Heft dachte, Howard the Duck sei tot. Und dann so ein Flashback bekommt auf den Tod von Onkel Ben. Dann im weiteren Heft dachte, Tante May sei tot und dann auch um Tante May weint. Und in diesem Heft ist Peter Parker dann kurz zu sehen, wie er Tante May dann beruhigt in den Armen hält und er guckt Howard the Duck nur böse an und er denkt, und Howard the Duck denkt, was ist eigentlich mit dem Typen los? Wer ist das? Das ist total absurd. Genau. Ist ein Highlight-Heft, Howard the Duck sowieso eine ziemlich coole Serie. Wie gesagt, das ist ein Tie-In so ein bisschen zu Secret Wars oder Deadpool's Secret Wars. Ich denke, die Verbindungen sind Absicht, dass man sich da auch ein bisschen dann so drüber lustig macht. Und Ausgabe 5 wird auch ein Tie-In werden, nämlich zu Ausgabe 4. Weiter geht's mit E is for Extinction Nummer 1, eben auch Secret Wars. Und zwar ist das die alternative Zukunft von Grant Morrisons X-Men Run. Ich habe immer das Gefühl, dass die X-Men-Hefte, die ich bisher gelesen habe in Secret Wars, eigentlich die stärksten sind. Ich habe die erste Ausgabe gelesen, aber nicht drüber geredet, von Extinction Agenda, was ich ein wahnsinnig starkes Heft fand, aber aus Zeitgründen nicht mit in die Sendung reingenommen habe. Also irgendwie gefallen mir die X-Men-Hefte in Secret Wars allesamt besser. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hier ist es eben genauso. Chris Burnham hat es geschrieben und Ramon Villalobos hat es gezeichnet. Wenn man sich die Zeichnung oder den Zeichenstil auf dem Cover anguckt, das ist auch ungefähr das, was man im Heft selber bekommen wird. Nicht ganz 1:1, aber das geht ungefähr in diese Richtung. Es ist ein Moment gewöhnungsbedürftig, das ist es schon. Die Idee hinter der Serie ist, dass im Prinzip die Storyline von Grant Morrisons X-Men Run so ausgegangen ist, dass Cassandra ihren Bruder getötet hat. Charles Xavier hat praktisch verloren und Magneto war der Sieger. Und Magnetos X-Men-Mannschaft sind jetzt die X-Men. Darunter fällt unter anderem Angel, die man noch kennt, dann Gott, Quentin Quire und so weiter und so fort. Also viele Charaktere, das sind also wirklich die Figuren. Also wir sind dabei. Und das Team von Scott Summers sind halt noch ein paar andere Figuren. Ich glaube, da ist noch Beak taucht noch sehr prominent auf. Ist hier also auch mit Angel, also wenn ich Angel sage, meine ich nicht irgendwie Warren Worthington, sondern ich meine wirklich Mädchen Angel, das ist dieses Fliegenmädchen, was man auch aus dem Film First Class kennt. Und Scott Summers selber ist hier noch mit Emma Frost zusammen. Die sind alle ein bisschen älter geworden, also alle auch ein bisschen reifer. Emma Frost rennt immer noch in Unterwäsche rum, so links und rechts, guckt aber so ein bisschen so ein Speckröllchen raus. Also es ist alles nicht mehr so edel und so glatt gebürstet, wie es früher mal gewesen ist. Und man merkt also einfach, dass sich diese Gesellschaft auch dahingehend verändert hat, dass die Menschen tendenziell alle jetzt dieses X-Gen in sich tragen. Beast ist hier so auch der X-Men-Doktor sozusagen, der die Männer auch untersucht. Die wünschen sich auch tatsächlich Mutantenkinder inzwischen, weil das da irgendwie dazugehört. Hank McCoy sagt dann ja auch, ja gut, kann aber gut sein, dass die Kinder keine große Überlebenschance haben, weil nicht jeder hat eine coole Superheldenkraft, sondern viele haben halt eben, sind also eher einfach nur genetische Mutanten, hätte ich fast gesagt. Ja, diese ganze Gesellschaft ist einfach wirklich sehr stark auf Mutanten fokussiert. Die existierenden Mutanten werden aber nach und nach immer älter und drohen auch ein Stück weit, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, drohen auch ein Stück weit zu sterben. Also Wolverine sieht man jetzt seinen Heilungsfaktor verloren. Scott Summers hat nicht mehr die starken optischen Blasts, diese Optical Blasts nicht mehr so stark, also er muss sich dann noch sehr lange regenerieren und so weiter und so fort. Also das geht alles so ein bisschen auch dem Ende zu. Also diese ganze erste Generation X-Men ist sozusagen auch im Aussterben begriffen und es folgt eigentlich eine zweite Generation. Es gibt zwei ziemlich krasse Twists am Ende, die ich mal nicht weggeben möchte, die mir aber dann sehr gut gefallen haben und die Story dann auf jeden Fall weiter vorantreiben können. Man sollte Grant Morrisons X-Men-Run gelesen haben, und zwar komplett. Ansonsten versteht man nicht, worauf es hier hinausläuft. Das ist auf jeden Fall eine Pflicht. Das sind um die 50 Hefte, die man dazu gelesen haben muss. Gibt es, glaube ich, wenn man mal so ein Sale abwartet, auch manchmal relativ günstig bei Comixology. Manchmal gibt es so X-Men-Sales und dann ist das mit dabei. Da muss man einfach Glück haben oder sich das einfach mal irgendwann im Trade zulegen, weil das genau darauf anspielt. Die Zeichnungen sollen wahrscheinlich auch so ein bisschen an Frank Quitely erinnern, schaffen das aber nicht so ganz. Mir hat das wahnsinnig gut gefallen. Das ist mit eines der besten X-Men-Hefte in Secret Wars überhaupt. Und die Möglichkeiten, die dieses erste Heft aufbringt, sind einfach schier endlos. Das kann man in alle möglichen Richtungen weitererzählen. Hier kann alles passieren. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Auf jeden Fall ein ziemliches Highlight. In einer Szene sieht man dann im Hintergrund auch diesen großen Kopf des Celestials, dieser Nowhere, der so ein bisschen über Battleworld auch schwebt. Das ist dann also auch so ein bisschen, damit man so die, wie soll ich das sagen, so ein bisschen die Geografie von Battleworld dann auch mal so sieht und dass es halt eben doch alles zusammenhängt, auch wenn alles sehr voneinander getrennt ist. Es ist halt trotzdem ein Planet, eine Welt. Das wird hier nochmal so ein bisschen deutlich. Mir hat das wahnsinnig gut gefallen und ich möchte mehr davon. Also da freue ich mich auf die zweite Ausgabe definitiv. Genau. Age of Ultron versus Marvel Zombies habe ich hier noch. Das ist das, was ich haben wollte. Das ist genau die, das ist genau dieses Marvel Zombies, was ich haben wollte. In dem Fall hast du den Bereich hinterm Shield, also diese große Mauer, die da ist. Hinter diesem Shield ist eben, sind eben zwei Bereiche. Einmal die Zombies und dann die Ultrons, also eben zwei Bereiche. Also die Monster praktisch, eben einmal Perfection, das ist diese große Stadt, die Ultron sich da aufgebaut hat, den Bereich der Zombies und man kriegt auf beides so leichte Rückblenden. Und die Idee dahinter ist, dass Hank Pym aus dem Western-Universum für ein Verbrechen bestraft wird und wie wir inzwischen ja auch alle wissen, die Verbrecher im Battleworld werden allesamt hinter das Shield verbannt. Das ist bei ihm also nicht anders. Er hat einen Clockwork Man geschaffen, also einen Roboter praktisch für seine Verhältnisse und ist dafür eben angezeigt worden und wird dafür dann eben bestraft und es ist also wirklich so die Tatsache, dass das diese Mischung einerseits diese sehr glatt gebügelten Ultrons, auf der anderen Seite dann diese total verranzten und kaputten Zombies, das passt irgendwie, also dieser Gegensatz, das gefällt mir total gut. Das Ganze wird damit irgendwie tatsächlich gestartet, dass Tigress hier in Aufverband wird, dann von den Zombies gestellt wird, dann gibt es einen ersten Kampf, Zombies gegen Ultrons, dann gibt es eine ziemlich ausgiebige Rückblende auf die Tatsache, wie ist diese Welt überhaupt entstanden und ich glaube, da ist auch schon wieder dieser Radioactive Man und irgendwie haben die Bösen dann auch tatsächlich die Guten überrumpelt, Ultron konnte die Herrschaft über die Avengers gewinnen, es ist ein ganz ähnliches Setting wie in dem Event Age of Ultron und dieser klassische Western Hank Pym bewegt sich dann auch so in den ersten Bildern dann in eben diesem Bereich und trifft dann auf Vision, Jim Hammond, eben The Human Torch, die erste, und auf Simon Williams, was eine ganz interessante Kombination ist, weil das sind im Prinzip diese vier, fünf Figuren hängen sehr stark miteinander zusammen. Also Hank Pym hat Ultron erschaffen, Ultron hat dann hinterher aus den Resten von Jim Hammond, also Jim Hammond ist ja der Human Torch, ist ja ein Cyborg, Vision gebaut und hat dafür das Gedankenmuster von Simon Williams benutzt, also damals Wonder Man, der war damals noch böse und hat sich dann mit Ultron zusammengeschlossen und im Prinzip ist Vision das Endprodukt der Zusammenarbeit all dieser Leute. Das ist total faszinierend, dieses eine Bild zu sehen mit diesen vier Leuten. Das macht total Spaß. Ich mochte diesen Zusammenschluss von diesen drei verschiedenen Universen, also wirklich Age of Ultron, dann Marvel Zombies und dieses Western-Universum, was da so ein bisschen zusammengewürfelt wird. Das passt komischerweise total gut und vor allem wegen den Zeichnungen von Steve Pugh. Der war ja eben schon mal als Autor hier zu sehen und ist eigentlich gar nicht so ein fähiger Autor, wie ich finde, sondern eigentlich ein wesentlich besserer Zeichner als ein Autor ist. Das ist stellenweise da, wo er es möchte. Nämlich in der Darstellung der klassischen Avengers und der klassischen Gegner der Avengers. Also hier hat man eben praktisch, ich glaube, Ulysses Klaue, den Radioactive Man und auch so ein paar andere Figuren, die ich gar nicht kenne. Und da versucht das ein bisschen Kirby-esque zu halten. Und das gelingt ihm sogar sehr gut. Es ist ein wilder Mix. Es ist wirklich ein Mix. Man muss mit diesem Mix klarkommen. Mir hat das sehr gut gefallen. Die Zeichnungen sind brillant. Das bietet wirklich viel Potenzial für nächstes Heft. Da bin ich auch wirklich sehr gespannt auf das nächste Heft. Mehr möchte ich jetzt gar nicht sagen, weil ich jetzt hier mit der Zeit schon mal sehr, sehr weit fortgeschritten bin. Deswegen gehe ich direkt in die Previews. Und zwar habe ich natürlich einerseits jetzt Sachen besprochen, die in meiner Comic-Lieferung dabei gewesen sind, aber nicht alles. Also ich habe noch mehrere Sachen auf, das heißt nächste Woche werde ich mich Ausgaben 2 und 3 von Captain Berlin aus dem Weißblech-Verlag widmen und der neuen Ausgabe Big Bang Universe von Big Bang Comics eben. Und Marvel hat eine neue Serie angekündigt, nämlich nach Secret Wars Squadron Supreme. Da habe ich ja die Secret Wars Serie schon mal besprochen. Man geht also nach Secret Wars mit diesen Figuren auch weiter, nimmt aber nicht irgendwie ein bestimmtes Squadron Supreme, gibt ja auch mehrere Versionen, mehrere Ausprägungen davon, sondern würfelt so ein sehr bunt gemixtes Team zusammen. Und das ist schon extrem spannend zu sehen. Also man hat Hyperion von den Avengers, man hat Dr. Spectrum aus der Great Society aus dem letzten Avengers Run, auch noch etliche andere Figuren aus anderen Kontinuitäten. Ich glaube, James Robinson soll das, glaube ich, schreiben. Meine ich bin mir nicht sicher, hat auf jeden Fall gesagt, dass er viele, viele Elemente, viele Dinge, die man früher schon mal gesehen hat als Rückblende, nochmal wieder sehen wird. Auch Dinge, die in Secret Wars passiert sind. Auf die Serie habe ich richtig hart Bock und meine Hoffnung ist, dass das so ein bisschen für mich ja den Druck ablöst, immer Justice League lesen zu müssen, weil das Squadron Supreme ist ja Marvels Antwort auf die Justice League. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Jetzt verabschiede ich mich. Wer noch möchte, darf gleich nach der kurzen Musik noch meinen Kommentar zum Comic Room Hamburg hören. Das ist, wie gesagt, für die Leute, die das jetzt noch interessiert. Ich habe es extra ans Ende der Sendung gestellt, weil es nochmal so ein etwas längerer Beitrag ist. Weil ich war mit der Lieferung, mit der Art, wie die Lieferung beim Comic Room abgelaufen ist, nicht besonders zufrieden. Das kann man sich nochmal anhören, wenn man das möchte. Eigentlich gehört das in die Sendung mit dem Nerd, aber mit der Sendung mit dem Nerd wird demnächst auch noch was passieren. Dementsprechend habe ich keine neue Folge davon produziert. Viel Spaß mit diesem Kommentar auf Wieder Nerd. Okay. Alright, here we go. This is Techno Sound Alaska. Baby, baby, I'm gonna punch your boobs. Tits versus tits, I'm gonna nail your boobs. Norgard, boobies, boobies, boobies. Yeah! Punch you in the boobs with my boobs. The mystic IVs, yeah, yeah, eat the shit. Norgard, boobies, boobies, boobies. Ich habe im März im Comic Room bestellt in Hamburg und habe auch, ich muss das dazu sagen, ich habe auch Sachen bestellt, die erst sehr spät erschienen sind und wusste auch, dass es einen Moment dauern würde. Und ich habe auch mit dem Wissen dort bestellt, dass es im letzten Jahr schon mal eher Probleme mit dem Comic Room gab. Die hatten nämlich in der Woche vorm Gratis-Comic-Tag Anfang Mai dann nämlich eine Rundmail, eine Mail rausgeschickt nach dem Motto, bitte überweise. Dann kannst du schon mal deine Gratishefte bekommen und wir hatten damals zu dritt bestellt, haben da irgendwie 120 Euro gelassen und kriegten dann zumindest schon mal unsere Gratishefte dann zum Gratis-Comic-Tag und die Woche darauf kriegte ich eine Mail, ja, ein Teil deiner Lieferung ist da, möchtest du diesen Teil schon mal haben, dann machen wir zwei Pakete und ich sage, ja gut, wenn ihr mir das schon mal anbietet, dann schickt auch gerne zwei Pakete. Dann passierten genau 3 Wochen lang gar nichts. Also es war ziemlich genau 3 Wochen nichts, bis ich dann mal nachgefragt habe nach 3 Wochen, wo ich dann gefragt habe, hey, wie sieht's aus? Wann kommt denn jetzt meine Lieferung? Ich habe schon überwiesen. Wo bleibt der Kram? Und dann kriegte ich eine Mail zurück, in der stand, ja, sorry, der Typ, der online macht, ist gerade krank. Und ich dachte so bei mir, wie, Moment, der Typ, der online macht, ist gerade krank. Sitzt da so ein Typ in so einem verstaubten Kellerzimmer mit so einer flackernden Neonröhre und so einem Deckenventilator und tippt so Sachen auf einem Atari ST ein und wartet, bis sich der Bildschirmtext aufbaut. Ne, der Typ, der online macht, ist krank. Ist da nur einer? Und dann ging das aber relativ schnell und der Kram kam dann auch dann in einer Lieferung. Aber da habe ich auch gedacht, so, Moment, jetzt wartest du erst ewig und dann fragst du nach einer Antwort, was da passiert ist. Und dann sagt dir einer, der Typ, der online macht, ist krank. Und ich denke so, nee, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwas war da nicht richtig. Ich habe dieses Jahr sehr früh bestellt, eben schon Ende März, und wusste eben auch, dass es im Zweifelsfall sehr lange dauern würde, weil Booster Gold Nummer 2 ja erst Ende Mai erschienen ist. Und das war mir klar, dass ich eben mein Kram erst sehr spät bekommen würde oder dass es halt länger dauern würde, bis ich alles zusammen hätte. Das war mir bewusst. Da hatte ich also überhaupt kein Problem mit. Womit ich aber ein Problem hatte, war Folgendes. Und zwar wurde mir dann auch die Bestellung sofort bestätigt, also wurde sofort Bescheid gesagt, ja, wir haben deine Bestellung erhalten. Guck nochmal nach, wenn du noch was hinzufügen möchtest, sag bitte Bescheid. Und wir haben dir ein Abo-Fach eingerichtet. Und da habe ich eine Mail zurückgeschrieben, ja, eigentlich brauche ich dieses Abo-Fach nicht, weil ich möchte halt nur einmal bestellen. Na? Weil das war genau meine Idee, nachdem das in 2014 schon so schief gegangen war, habe ich gedacht, nee, also ein Abo auf keinen Fall, weil die sind schon in diesen 3 Wochen, waren die kaum zu erreichen und haben auch auf keine Tweets reagiert und nichts. Und wo ich gesagt habe, so, das war in 2014 schon so problematisch, ein Abo will ich gar nicht haben. Ich will auch dieses Abo-Fach nicht. Und dann habe ich das auch zurückgemeldet, kriegte ich keine Reaktion drauf. Hab dann noch eine Mail geschrieben, wo ich dann gesagt habe, so, ich würde auch gerne meine Rechnung vielleicht schon mal bezahlen, wenn das möglich wäre. Kriegte ich auch keine Reaktion drauf. Also auch kein, nee, warte mal, also überhaupt nichts. Es passiert da halt nichts. Auch keine Berichtigung oder kein, nee, so machen wir das nicht oder irgendwie sowas. Es kam einfach keine Antwort. Dann habe ich dann gesagt, okay, dann muss ich halt warten. Hab auch den ganzen April über keine Reaktion auf meine E-Mails bekommen. Hab dann auch keine mehr geschrieben, weil warum soll ich eine E-Mail schreiben, wenn ich keine Antwort bekomme? Und dann kam in der Woche vorm Gratis-Comic-Tag, also der 9. Mai war ja der Gratis-Comic-Tag in diesem Jahr, zufälligerweise auch genau mein Geburtstag, kam dann eine Mail, ja, hier ist der Inhalt deines Abo-Fachs, guck da mal rein und das, was jetzt hier steht, schicken wir dir dann zusammen mit deinen Gratis-Heften zu. Und ich habe mich schon gefreut bei Twitter und habe gesagt, yay, und endlich kommen meine Comics, und ich habe schon so lange gewartet. Und wenn das wirklich ankommen sollte, dann ist das ja so ein selbstgemachtes Geburtstaggeschenk und so weiter und so fort. Habe mich richtig gefreut und habe noch eine Mail zurückgeschrieben. Ich sage, ja, das, was da drin ist, ist auch alles richtig. Da fehlen noch 3 Teile. Sind die schon da? Kommt das noch? Wie lange dauert das noch ungefähr? Kriegte wieder keine Reaktion. Und saß da und denke so, was soll das? Ne? Mit Reaktion meine ich eigentlich so, das ist ein Versandhandel, der muss in der Lage sein, mir innerhalb von 48 Stunden innerhalb von 2 Werktagen eine E-Mail zurückzuschicken, weil so lange kann es dauern, meiner Meinung nach, um Sachen in Erfahrung zu bringen. Oder um zumindest sich zurückzumelden. Nach dem Motto, ich schreibe die Mail selber nachmittags, irgendwie spät nachmittags, die wird vielleicht nicht mehr gesehen, dann muss man am nächsten Tag mal irgendwo nachfragen. Und wenn man dann am nächsten Vormittag, also innerhalb von 2, 1,5 Tagen, sage ich jetzt mal, antwortet, 1,5 bis 2 Tagen antwortet, das ist für mich eine nachvollziehbare Zeit, wo einfach dann eine Reaktion stattfinden muss. Oder überhaupt zu reagieren, irgendwann wirklich mal eine Reaktion zu lassen und nicht einfach, wie es der Comic Room gemacht hat, gar nicht zu antworten. Fand ich schon sehr heftig. Wie gesagt, aber dann irgendwann Anfang Mai kam dann ja die Mail, wir schicken es raus, und ich war auf jeden Fall ziemlich happy. Donnerstags oder Freitags hatte ich dann eine Mail im Postkasten, im E-Mail-Postfach, nach dem Motto, ja, sorry, wir haben uns komplett übernommen und wir können das alles nicht mehr schaffen und der Gratis-Comic-Tag physisch ist auch noch da und wir kommen mit den ganzen Bestellungen momentan nicht hinterher. Wir versuchen das in der nächsten Woche aufzuholen. Und ich saß da und war schon wieder so, war schon wieder komplett ernüchtert und total fertig und weil ich mich wieder gefreut hatte. So, und ich muss dazu sagen, ich bin ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch. Geduld gehört überhaupt nicht zu meinen Stärken. Und dadurch, dass ich so früh bestellt hatte, habe ich halt eben auch mir selber praktisch eine ziemliche Bürde auferlegt, dann auch die Geduld zu haben, wirklich so lange zu warten, bis alles da ist. Und wenn man mir gesagt hätte, ja, es geht nicht anders, das letzte Heft kommt erst Ende Mai, wir schicken es erst Ende Mai raus oder Anfang Juni, das wäre auch okay gewesen, weil das wäre ja ein Zeitpunkt gewesen, auf den ich mich hätte freuen können. Ne? Aber so überhaupt nichts zu wissen und dann immer wieder vertröstet zu werden, das war ein richtiges Problem. Und ich habe dann wieder wochenlang nichts gehört. Also nach dem Motto, nächste Woche wird's aufgeholt oder sowas. Nee, nichts. Also ich richte wieder keine Mail. Irgendwann Mitte, Ende Mai gab es dann eine Mail. Ja, es ist so ziemlich alles ausgestanden. Wir können das jetzt rausschicken. Es fehlt noch genau dieses 2. Booster-Gold-Heft. Und das sollte Ich glaube, die Mail habe ich an einem Freitag oder an einem Donnerstag bekommen. Und dieses Booster-Gold-Heft wäre Ende Mai an einem Mittwoch halt eben erschienen. Und da habe ich dann den großen Fehler gemacht zu sagen, nee, wartet mal noch, bis das raus ist. Ne? Ich habe jetzt schon so lange gewartet, dann kann ich diese eine Woche bis Anfang Juni, kann ich dann halt auch noch warten. Ne? Weil das ist ungefähr der Zeitraum, den es dann auch braucht, bis so ein Comic-Heft dann erscheint und dann auch wirklich im Laden vorhanden ist. Und an dem Punkt hätte ich wirklich sagen müssen, schickt den Scheiß raus, den ihr habt, ne? Stellt euch das Booster-Gold-Heft wegen meiner bei euch ins Regal, in den Verkaufsraum oder weiß der Geier, ne? Aber schickt mir schon mal den Scheiß zu, den ihr da habt, den Rest kann ich mir dann, oder das eine Booster-Gold-Heft hätte ich mir halt auch einfach dann im Comic-Shop bei uns in Rheine nachbestellen können. Das habe ich aber auch erst Wochen später herausgefunden, wo ich dann wirklich gesagt habe, nee, komm, diese Entscheidung hätte ich nicht machen dürfen. Die Woche drauf gab es dann nämlich freitags die Nachricht, ja, unter Umständen ab nächster Woche Poststreik. Und ich saß da, nö, nicht auch das noch. Und dann sonntags dann auch definitiv die Meldung, ich habe ab Montag Poststreik und ich saß da und ich war fertig. Ich war fix und fertig. Ne? Weil zu allem Überfluss kam dann eben noch dieser Poststreik hinzu, für den natürlich auch der Comicroom nichts kann, ist ganz klar. Und habe dann also wirklich, ich bin innerlich kaputt gegangen. Ne? Weil ich halt immer noch keine Reaktion bekommen hatte vom Comicroom und nichts. Dann wird mir das irgendwann zu bunt und habe dann gesagt, so, es gibt keine Reaktion, es passiert nichts, das Heft müsste eigentlich da sein, warum melden die sich nicht? Und habe dann angefangen zu trollen. Habe dann donnerstags nachmittags eine Mail geschrieben nach dem Motto, hallo, wie sieht's aus? Dann hatte ich dann freitags mittags immer noch keine Reaktion darauf. Habe dann freitags mittags nochmal eine Mail geschrieben und gesagt, hey, wann kann ich denn mit der Lieferung rechnen? Und samstags, hatte ich eine Mail im Postfach. Oh, ja, wir versuchen das jetzt gar nicht zu erklären. Das ist total schief gelaufen. Tut uns wahnsinnig leid. Dein Paket ist fertig, geht am Montag raus. Könnte aufgrund des Poststreiks aber länger dauern. Das war der 20. Juni. 20. Juni. Bestellt hatte ich am 29. März. Das letzte Heft erschienen ist Ende Mai. Das mag Anfang Juni dann im Comicroom gewesen sein. Zumindest ist das ungefähr der Zeitraum, in dem die Hefte bei uns in Rheine dann im Comic Planet dann auch tatsächlich verfügbar sind. Also so mit anderthalb, zwei Wochen Verspätung hat man dann oft die US-Hefte. Manchmal war das sogar schon so, dass ich Hefte, die mittwochs erschienen sind, donnerstags in der Hand hatte. Was mich selber total gewundert hat. Aber das ist gelegentlich mal vorgekommen. Ich habe meine Hefte mittlerweile, die sind mittlerweile da, mittlerweile habe ich auch bezahlt. Ich habe dann das Paket bekommen, also es war dann relativ zügig da, also dann montags muss es rausgeschickt worden sein, mittwochs hatte ich es dann in Rheine, donnerstags habe ich es aufgemacht und ich habe das Paket aufgemacht und habe dann erstmal eine Rechnung gefunden, die um 3 bis 4 Euro günstiger war als das, was angesetzt war. Ich habe dann auch geguckt, man hatte mir also da auf ein Item hatte man mir dann 3,50 Euro Rabatt gegeben und oben auf den Comics lag noch eine Tüte Gummibärchen. So nach dem Motto, ja, Entschuldigung, war nicht böse gemeint. Nein, natürlich war das nicht böse gemeint, das ist mir bewusst. Aber so diese Bildsprache hat das schon eindeutig ausgesagt, okay, das tut uns leid und wir machen es wenigstens wieder gut. Und das ist auch also die Entschuldigung ist auch angenommen, das ist überhaupt nicht das Thema. Mit all den schlechten Erfahrungen, die ich mit dem Comicroom gemacht habe, und es tut mir wahnsinnig leid, dass ich diese Aussage treffen muss, ich werde euch nicht empfehlen, dort nicht zu bestellen. Ne, das werde ich nicht sagen. Solche Aussprache, solche Empfehlung kann ich nicht geben. Ich kann allerdings auch nicht die Empfehlung geben, dort zu bestellen. Und das ist das, was ich machen werde. Ich kann euch nicht empfehlen, dort zu bestellen. Ne, das ist so diplomatisch, wie ich sein kann. Wenn ihr ein Abo da habt und das funktioniert alles, herzlichen Glückwunsch. Eine Einzelbestellung zum gratis Comic-Tag scheint für den Comic Room Hamburg nicht möglich zu sein. Und vielleicht eine kleine Nachricht an den Comic Room. Diese Aktion mit den Gratisheften ist natürlich da, dazu da, neue Käufer anzulocken. Das ist eine Marketingstrategie nach dem Motto, hey, bestellt was bei uns zu dem und dem Zeitpunkt und ihr kriegt was dazu. Ne, das ist ein Anreiz für Leute zu bestellen, natürlich. Wenn ihr dem nicht gewachsen seid, dann führt solche Aktionen nicht aus. Ne, das ist mein Rat, vielleicht auch so meine Bottomline für diese ganze Aktion. Wenn euch das zu viel ist, dann führt das nicht aus. So, dann werde ich euch jetzt also auch dann endgültig in die Woche entlassen und auf wieder Nerd. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst.